Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency hier auf Byte FM. Mein Name ist Christian Grasser und das sind Hiking. Ihr seid wahrscheinlich die Ersten, die diese Musik hören. Laut Last FM zählt die Band nämlich gerade mal 50 Hörer. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Von Hiking, einer Band aus den USA. Das Netz schweigt mehr oder weniger über diese Band. Ein Account bei SoundCloud gibt es und der verortet die Band in Los Los Los, was vielleicht LA, also Los Angeles, bedeutet. Erschienen ist dieser Song jedenfalls bei dem Netlabel Beko DSL und dort ja, hält man sich auch ziemlich verschlossen mit Informationen. Der Fokus liegt bei dem Label auf jeden Fall in der Musik und nicht in der Information über die Band. Und deshalb bleiben wir doch bei der Musik und hören noch ein Stück von Hiking, und zwar Feast. Und ich kann schon mal sagen, hier wird es etwas rauer. Turks waren das, geschrieben mit Doppel-R. Auch diese Band war mir vor einigen Tagen noch völlig unbekannt. Das Netlabel Beko DSL hat das glücklicherweise geändert. Im Wochentakt erscheinen dort Download-Singles und kleine Compilations. Ein letztes Stück von diesem Label für heute gibt's von den ganz und gar wunderbaren Alligator Indian. Die kommen aus Asheville, USA. Die erste Band heute, die eine Webseite besitzt und sogar bei mehreren sozialen Netzwerken zu finden ist. Auf ihrem Facebook-Account zum Beispiel. Dort hat die Band eine ziemlich aufschlussreiche Genre-Definition ihrer Musik gewagt. Und zwar steht dort Psychedelic, Crust Wave, Dreamcore, Avantgarde, Country und Western Garage Pop Experimental Punk. Puh, langes Wort, viele Begriffe, aber irgendwie trifft's doch, denn ganz, ganz viele verschiedene Elemente fließen in diese Musik ein und auf wunderbare Weise, wie schon erwähnt, deshalb auch passend der Titel dieses jetzt folgenden Songs, Telepathic Boys. Telepathic Boys, die telepathischen Jungs von Alligator Indian, obwohl da nicht nur Jungs sind, wie man hören konnte, eine Frau am Mikrofon. Frei im Netz ist diese Musik zu finden, und zwar bei Bandcamp oder beim Netlabel Beko DSL. Links dorthin gibt's wie immer bei uns auf byte.fm/magazin. Sucht dort einfach mal nach Frequency und dann werdet ihr den entsprechenden Eintrag auch finden. Wir bleiben noch bei neusigen Gitarren mit psychedelischem Anschlag. Danach bewegen wir uns dann aber etwas weg, mehr in eine Richtung der Elektronik. Davon ist bei The Great Wilderness allerdings noch nicht zu hören. Wir hören Dark Horse. Ihre frische Download-Single erschien bei Bad Panda Records. Musik. Detektorarbeit FM. ruhiger und entspannter Indie-Tronic Pop von Ro, einem Musiker-Duo aus Minneapolis, USA. Steve und Josh heißen die beiden Freunde und die machen schon seit ihrer Kindheit zusammen Musik. Das kann man auch auf der Künstlerseite ihres Labels No Source erkennen, denn dort gibt es ein sehr nettes Foto aus ihrer Anfangszeit, aus ihrer Kindheit. Da dürften die beiden gerade mal so 10 sein, würde ich mal schätzen, im Pyjama im Wohnzimmer der Eltern. Ganz wunderbares Foto. Im Wohnzimmer, da könnte übrigens auch die folgende Musik entstanden sein von James Welsh aus den UK. A Juvenile Rush heißt sein Debütalbum und das ist eine Sammlung von instrumentalen elektroakustischen Stücken. Wir hören einen Track aus diesem Album und zwar Glitch. Von Seams alias James Welsh. Sein Debütalbum A Juvenile Rush könnt ihr umsonst herunterladen oder auch dafür bezahlen. Es ist euch überlassen. Der Künstler hat sein Album nämlich bei Bandcamp veröffentlicht und zwar im Pay-What-You-Want-Stil. Auf der gleichen Weise gibt es auch ein Album von Charts and Maps. Laut Selbstbeschreibung eine experimentelle Progressive-Rock-Band aus Kalifornien. Bei dem folgenden Song ist aber auch noch sehr viel mehr zu finden. Und zwar sogar Jazz und Groove. Hört selbst. We'll be right back. Gold Rumor von Charts and Maps. Mehr Jazz als auf der Verpackung steht, zumindest in der ersten Hälfte des Songs. Dead Horse heißt ihr aktuelles Album und das ist in der Summe sehr viel lauter und aggressiver als das, was wir eben gehört haben. Wer mehr hören mag, Links zum Download beim Lost Children Net Label gibt's bei uns auf byte.fm/magazin. Und jetzt kommen wir zu Musik, die mehr ist. Denn hinter dem Beat Jazz von Onyx Ashanti steckt eine ganze Philosophie. Improvisierte Cyborg-Musik mit Mensch-Maschine-Schnittstelle. So könnte man das Ganze vielleicht nennen. Das Instrument, mit dem er Musik macht, hat er selbst entworfen und gebaut. Und zwar nennt er das Ganze den Beat Jazz Controller. Ein Instrument, das an ein Saxophon erinnert, aber fast unbegrenzt digitale Klänge erzeugen kann. Per Mundstück, Tastendruck und auch durch Bewegungssensoren. Gleich hören wir ein paar Worte vom Künstler und Erfinder selbst, aber erst die Musik von Onyx Ashanti. Wir hören Marina. Metaphor for creating this music, which is that you know, all these possibilities existing in the same space at the same time, and that the observable state is based on the observer rather than the actual state of the phenomena. And so what I'm looking at is, if I need a really thin kick drum, for instance, using the kick drum metaphor, you know, I want to be able to, within a few motions, get that thin kick drum. But as it goes on, I need a different kick drum a little later. I need to be within less than a second of motion with these accelerometers and these things to be able to change that drum. You know, like I said, there are drum synthesizers now, you know, all over the place, they're everywhere. But I need for the parameters to be relevant in a gestural context. And I need to understand right now what that means, which I'm learning right now. I don't know what that means yet. I don't know what gesture would I use to edit a kick drum in a performance. In jeder Hand hält Onyx einen Controller. Das sind so kleine schwarze Kartons mit Tasten- und Bewegungssensoren ausgestattet. Durch die Bewegung der Controller kann er Sounds und Klänge erzeugen und manipulieren und diese dann auch noch übereinander legen, also Loops erzeugen. Und dann gibt's noch ein Mundstück, in das er hineinbläst. Der Luftdruck wird dann von einem Chip in digitale Signale verwandelt und die wiederum werden per Funk an einen Laptop geschickt und erst dort entsteht dann der eigentliche Sound. Also wirklich kompliziert, aber auch sehr, sehr faszinierend das Ganze. Im Byte FM Magazin ist auch ein Video verlinkt, das all das ein wenig erklärt. Und noch faszinierender wird all das, wenn man sich ja vorstellt, dass Onyx Musik komplett improvisiert ist. Und trotz dieser ganzen improvisierten Musik gibt es aber auch Alben von ihm. Auf einem seiner mittlerweile 7 Track-Sammlungen, muss man eher sagen, ist dieser Song hier, Sunny Day. Do it. Sunny Day von Onyx Ashanti. Mehr Infos zu diesem außergewöhnlichen Musiker und Erfinder gibt's natürlich im Netz. Am besten ihr fangt auf seiner Seite an. onyx-ashanti.com. Nun gibt's einen kleinen Cut, denn weiter geht's mit dunklen, dubbigen und steppigen Sounds. Way Tapu heißt der nächste Künstler, und zwar vom Fresh Pope Records Label Kollektiv. Wir hören zum Schluss zwei Stücke der aktuellen Dub Tentacles Compilation, Truckin' und darauf folgend Black Sand. Waiterpoo mit ganz hervorragend düsteren, dubbigen Sounds. Dub Tentacles Volume 3 heißt die Compilation, auf der ihr diesen Track findet. 13 Stücke sind drauf von Elektro, Dub und artverwandten Künstlern aus der Net-Audio-Szene. Den Abschluss machen Dry Egg, nicht Dreieck, sondern Dry Egg mit Black Sand, ebenfalls vom Dub Tentacles Sampler. Ich sag schon mal Tschüss, das war Frequency mit mir, mit Christian Grasse, und ich bleibe dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Le sable efface tout. Chaque grain de sable vivra plus longtemps que tous les hommes qui vivent actuellement ou même qui viendront un jour. L'immortalité. la tiens dans ma main. Il n'y a que les petits grains de sable qui ne bougeront jamais, jamais, jamais. Le sable est fastoche. Le soleil levant m'adressera sa première caresse. Des milliers de soleils se lèveront encore, et notre témoignage, le plus ancien de l'histoire, restera encore.